Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Bonusformat, erdacht und ausgeklügelt von Jürgen. Jürgen, mit was beglückst du uns denn heute, beziehungsweise was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ja, jetzt schnallt euch an. Was für ein bescheuerter Einstieg. Ich weiß nicht, ist euch Cards Against Humanity ein Begriff, Dominik Philipp? Ja, ein sehr schwarzhumoriges Spiel, in dem es darum geht, eine Art Sätze zu vervollständigen mit sehr düster schwarzhumorigen Satzstücken. Du hast eine wichtige Charakterisierung vergessen bei diesem Kartenspiel, und zwar es ist ein Open-Source-Kartenspiel. Und das ermöglicht es uns, dieses Spiel heute online gegeneinander zu spielen, und zwar nicht einfach nur so, wie es sich der Spielerfinder ursprünglich mal gedacht hat, sondern mit eigens von mir formulierten Karten. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Also, seid ihr bereit? Also ich glaube, man muss vielleicht auch gar nicht groß das Spiel vorher erklären. Das machen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen unterwegs. Wir tasten uns da ein bisschen ran. Es wird immer mal so sein, dass einzelne Leute kurz überlegen müssen. Aber da es in jeder Runde einen Kartenzar gibt, der dann die Entscheidungen trifft, was jetzt möglichst lustig oder schwarzhumorig oder gut oder richtig war, der hat dann immer Zeit, ein bisschen zu quatschen, während die anderen sich überlegen, was für Karten sie spielen. Das könnte total in die Hose gehen, aber wenn wir Glück haben, funktioniert's. Und auf jeden Fall haben wir am Ende ein schönes Spiel, das wir dann auch mal auf unserer Achterrasse, glaube ich, mit der Community spielen werden. Wir spielen's digital. Es gibt einen schönen Kartenanbieter und Spieleanbieter für genau dieses Spiel. Und da, das können wir uns auch noch überlegen, ob wir diesen Kartensatz dann einfach auch öffentlich machen, sodass jeder damit spielen kann. Im Moment ist er privat, sodass ich nur ich damit Spiele erstellen kann. Aber das können wir uns mal überlegen. Das würde ich mal davon abhängig machen, wie gut oder wie schlecht das jetzt funktioniert. Und hier ist ein großer Knopf, da steht Spiel starten drauf und da drücke ich jetzt mal drauf. Alles klar, ich bin der Kartenzar für diese Runde und damit sehe ich, dass hier ausgespielt liegt Knigges heimliche Leidenschaft war Platzhalter. Und jetzt warte ich darauf, dass sowohl Jürgen als auch Dominik hier ihre Karten ausspielen. Dafür haben sie einige Zeit und damit es ein bisschen spannender für uns selbst ist, spielt ein Computer mit, der einfach völlig willkürlich Karten ausspielt. Ich sehe zwei liegen, drei liegen und damit darf ich jetzt umdrehen, um mich dann zu entscheiden, was ich am schönsten finde. Hier habe ich als Lösungsmöglichkeiten. Knigges heimliche Leidenschaft war Kannibalismus. Knigges heimliche Leidenschaft war die 12-Meilen-Zone vor der englischen Küste. Oder Knigges heimliche Leidenschaft war an Tuberkulose erkranken. Ich muss leider den Punkt an die Tuberkulose ergeben. Das ist einfach zu absurd. Und damit bekommt Dominik seinen ersten Punkt. Sehr schön, ich bin lustiger als ein Bot. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Dann, aber Kannibalismus aber käme auch als nächstes, ganz klar. Dann ist Dominik jetzt der Kartenzar. Ich drücke hier auf Weiter. Alles klar. Wenn ich wegen Bankraub gesucht würde, wäre sicher blank das, was mich zu Fall bringt. Ich habe meinen persönlichen Favoriten schon. Ja, aber deine Karten kommen ja nicht da ins Spiel, oder? Oder siehst du schon die nicht, Lösung? Nicht, die ich sehe? Nee. Okay, jetzt darfst du umdrehen. Wenn ich wegen Bankraub gesucht würde, wäre sicherlich das R-Rollen das, was mich zu Fall bringt. Oh, das ist gut. Pyjama-Man. Auch gut. Oder von einem Stuhl ausgenockt werden. Also als fränkischer Podcast ist das natürlich das R-Rollen, das, was mich zu Fall bringt. Und damit hat der Bot gewonnen. Der Bot hat einen Punkt gemacht. Wahnsinn. Oh nein. Jetzt ist das passiert, was ich nicht eintreten lassen wollte. Der Punkt hat. Darf ich es dann jetzt behalten, die in der Runde? Der Bot hat vor mir einen Punkt gemacht. Nein, das geht jetzt einfach weiter. So, ich drücke auf Weiter. Und jetzt habe ich die Rolle des Kartenzahn. Und die Frage ist: Ein Film über Jürgens Leben ist nur vollständig mit. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich hätte nämlich hier auch ein paar schöne Antworten, aber ich darf jetzt leider keine Karte legen. Aber es ist ja auch ziemlich passend, dass das jetzt hier um mein Leben geht, während ich euch hier die Pause mit irgendeinem Unfug zuquatsche. Ah, und da haben wir alle Antworten eingeloggt. Nee, einer entscheidet sich nochmal um und doch nochmal. Und jetzt darf ich zur Auflösung übergehen. Ein Film über Jürgens Leben, das bin ich, ein Film über Jürgens Leben ist nur vollständig mit einem Egeladvokat. Ja, das ist schon ganz gut. Ein Film über mein Leben ist nur vollständig mit der Apokalypse. Ja, ich hoffe nicht. Besser. Ein Film über mein Leben ist nur vollständig mit Dem Wort tatsächlich. Ah, das ist tatsächlich eine Antwort, der ich mir. Ja, das macht's einfach. Das ist einfach. Das Wort tatsächlich gewinnt. Sehr gut, Dominik. Man merkt, dass ich mit Cards Against Humanity schon viel Erfahrung habe. Ja, und mit mir. Jetzt bin ich wieder Kartenzar und habe hier eine Platzhalterkarte. Was kaum einer weiß, Alexander der Große schrieb Gedichte über Platzhalter. Und ich bin gespannt, was die drei mir abliefern. Ich habe viele schöne Karten dafür. Ach, ich muss hier noch auf den Haken drücken. Und ich sehe schon zwei, jetzt sehe ich drei Karten. Und ich bekomme, was kaum einer weiß, Alexander der Große schrieb Gedichte über die Toilettenspülung an Bord eines U-Boots. Sehr gute Wahl auf jeden Fall. Was kaum einer weiß, Alexander der Große schrieb Gedichte über eine Liebesgeschichte. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Das reimt sich auch noch. Was kaum einer weiß, Alexander der Große schrieb Gedichte über erster Rufe. Ich entscheide mich für die Toilettenspülung. Es ist zwar kindisch, aber recht gut. Ich finde das von was unser Bot hier eingeloggt hat, finde ich das mega passend. Mega passend. Diese Computer, die werden uns noch alle überholen. Ja, also eine Runde machen wir noch, oder? Weil wir sollten tatsächlich nicht alles preisgeben, was das Spiel gerade hat. Wir wollen es ja mit der 8-Terrasse noch spielen. Ich weiß nicht, was ich an Punkten irgendwie hier eingetragen habe, aber es geht noch eine Weile. Ich würde sagen, der Bot ist jedenfalls der Zar und sagt demnächst auf Sport 1 die Weltmeisterschaft im Platzhalter. Ich bin der Zar, weil Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Ah, da habe ich mich verguckt. Ich habe mich vertan. Demnächst auf Sport 1 die Weltmeisterschaft im Aaleverkauf. Boah, das ist gut. Raketenschlitten. Ein Fahrradrennen. Also Fahrradrennen ist echt lame im Vergleich, aber ich befürchte, Aale verkaufen Weltmeisterschaft super. Ist wirklich sowas von geil. Absolut. Und dann hat der Jürgen einen Punkt. Ja, das war zu leicht. Steht gerade ein Punkt für den Jürgen, ein Punkt für unseren Rando-Bot, noch keinen Punkt für mich und drei für Dominik. Das war zu leicht. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Aber Runde. Aber wann ist denn das natürliche Ende dieser Partie eingeläutet ist, haben wir ein Ende eingestellt? Ja, es gibt ein Ende, aber es dauert ein bisschen. Aber wir können ja einfach so lange spielen wir nicht, sonst ist alles weg. Wir machen ein Ende, wenn Philipp einen Punkt gemacht hat. Einen Punkt hat? Okay, alles klar. So, Jürgen, dann du bist Zar. Bin ich jetzt der Kartenzar. Ich habe 99 Probleme, aber ist keins davon. Jetzt bin ich gespannt. Es ist tatsächlich ein Spiel, das aus dem Englischen kommt. Und im Englischen ist es viel einfacher mit den Verbformen und mit den Fällen. Ist im Deutschen tatsächlich muss man immer beim Vorlesen ein bisschen aufpassen. Konjugieren und deklinieren. Aber das kriege ich live hin. Wofür habe ich denn studiert? Ich habe 99 Probleme, aber auf Reddit Bären angucken, die sich wie Menschen verhalten, ist keines davon. No. Ich habe 99 Probleme, aber die Prohibition ist keines davon. Auch sehr schön. Ich habe 99 Probleme, aber aus dem Konzentrationslager aus und dann wieder einbrechen ist keines davon. Scheiße. Oh, ist das düster. Die sind alle drei gut. Die sind alle geil. Ich muss sagen, das mit den Bären, das Problem habe ich. Die Prohibition, das habe ich tatsächlich nicht. Und das mit dem Konzentrationslager habe ich auch nicht. Ich entscheide mich für die Prohibition. Philipp! Ja. Sehr gut. Ja, damit haben wir ein natürliches Ende gefunden, in dem der Herr Weißmann jetzt auch seinen Punkt noch hat. Das ist absolut spaßig. Also ich glaube tatsächlich... Man soll ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, das wird ein Heidenspaß, wenn wir das mit 8-Terrasse spielen. Wollen wir uns aus dem Bis dahin können wir vielleicht noch ein paar Karten hinzufügen. Wollen wir uns aus dem Fenster lehnen und dafür schon ein Datum oder ein Prozedere ankündigen? Nein, das überlegen wir uns jetzt, während der Philipp Nein, das schneidet. Aber Wenn ihr das hört, werden wir uns weitere Gedanken gemacht haben und auch hier gilt, kommt im Discord auf der 8-Terrasse auf uns zu. Für diejenigen, die nochmal neu dabei sind oder eine Erfrischung brauchen, was die 8-Terrasse ist, wir haben eine Community aufgebaut, wir haben einen Reddit-Server. Wenn ihr uns unterstützt habt in der nicht Reddit, sondern Discord vor lauter Reddit, ein Discord. Wenn ihr uns unterstützt habt, auf die eine oder andere Art und Weise, wenn ihr einen Dauerauftrag uns einrichtet, wenn ihr ein T-Shirt gekauft habt, wenn ihr uns eine Folge eingeschickt habt, dann kommt rum, kommt auf die 8-Terrasse und da ist immer was geboten. Na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.